schwörst du keines, keines Mannes Schwur. Ist mich selber ja betrogen, grad von deinem Vater nur. Liebestöchter nein, Liebestöchter nein. Bleib ledig!